Pfiffe und lautstarke Proteste von ein paar hundert Gegnern der festen Fehmarnbelt-Querung auf der Ostseeinsel beim Besuch des Bundesverkehrsministers Ramsauer. Er war gekommen, um für das derzeit größte Tunnelprojekt in Europa zu werben. Die feste Fehmarnbelt-Querung soll das dänische Rødby mit Puttgarden verbinden. Im östlichen Schleswig-Holstein sind deshalb viele tausend Menschen vom Ausbau der Straßen- und Bahntrasse betroffen, die zwischen Hamburg und Fehmarn verlaufen. Frauke und Carsten Redderberg aus Scharbeutz sind zwei von denen, die das gesamte Projekt ablehnen. Direkt durch ihren landwirtschaftlichen Gutshof, wo sie jedes Jahr gerade im Sommer 125 Touristen beherbergen, verläuft die Bahnlinie, die bald für den Güterverkehr ausgebaut werden soll. Ganze 20 Meter von ihrem Schlafzimmer entfernt. Damit leben sie hier schon seit 21 Jahren. Bisher haben die Züge hier keinen groß gestört. Ja, das hört sich noch ganz erträglich an. Bekommt man da nicht Angst, wenn man darüber nachdenkt, wie laut das dann werden könnte? Ja, natürlich. Natürlich. Ich fahre ja auch durch das Land und höre, wie laut Güterzüge sind. Und ich weiß, dass Menschen, die in Güterverkehrstressen leben, mit Dezibelbelastungen von über 100 leben müssen im Schlafzimmer nachts. Ich habe kein Interesse daran, in einem Haus zu leben, das mich in Dauerstress hält, weil draußen die Güterverkehrszüge vorbeifahren. Das ist ein ganz großer Einschnitt in die Lebensqualität von uns selbst, die hier wohnen, weil erwiesenermaßen Bahnlärm krank macht. Für Bundeskanzlerin Merkel ist Frauke Redderberg mit der Bahntrasse vor der Haustür eine Stimme, die gehört werden muss. Dennoch stellt sie auf einer CDU-Veranstaltung in Lübeck klar: Die Züge fahren ja heute auch irgendwo, werden vielleicht noch mehr Züge werden, aber man muss nur immer abwägen, will ich an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben, was bedeutet das für meine Region oder will ich das nicht? Und diese Diskussion muss man offen führen, über die muss man auch sprechen, da muss man sagen, was bringt uns das, was kostet uns das? Aber eines Tages kann es sein, dass man dann auch ein Stück abgehängt ist von bestimmten Entwicklungen. Und deshalb haben wir diesen Staatsvertrag abgeschlossen mit Dänemark. Es geht immerhin um eines der größten Infrastrukturprojekte Europas, das in 10 Jahren Dänemark mit Deutschland verbinden soll. Ein 20 Kilometer langer Tunnel von Rødby nach Puttgarden, durch den täglich 8000 Fahrzeuge fahren sollen. Von Hamburg aus könnte man dann in 5 Stunden Kopenhagen erreichen. 3 Stunden schneller als bisher mit den Fähren. Eine Ersparnis von 160 Kilometern im Vergleich zum alternativen Weg über den großen Belt. Um die Skeptiker von dem Projekt nun zu überzeugen, hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein ein Dialogforum eingeführt. Landeswirtschaftsminister Joost de Jager: Es ist vor allem die Gelegenheit, eine Beteiligung der Bürger nicht nur auf sporadischen Veranstaltungen sicherzustellen, sondern in einem strukturierten Dialog. Dazu gehört eben auch, dass Empfehlungen abgegeben werden können, dass man sich äußern kann zu ganz konkreten Planungsvorhaben, was ja auf solchen Veranstaltungen nicht möglich ist. Und es ist eher die ganz klare Einschätzung, dass wir bei solchen großen Infrastrukturprojekten, das gilt auch für den Leitungsbau, in den Bürgern eher die Partner sehen müssen, nicht die Gegner. Start ist am 5. September dieses Jahres. Danach geht es dann in unregelmäßigen Zeitabständen weiter. Doch schon vor der konstituierenden Sitzung gibt es Streit um die Benennung des Moderators. Der ehemalige deutsche Botschafter in Dänemark, Christoph Jessen, hat das Projekt mit vorangetrieben und ist deshalb für Frauke Redderberg nicht neutral. Er ist aufgetreten in Seite an Seite mit der IHK, mit anderen Befürwortern dieses Projektes und hat sich für das Projekt ausgesprochen. Solchen Urteilen will Jessen schon bei seiner öffentlichen Vorstellung durch die schleswig-holsteinische Landesregierung entgegentreten. Als mich die Frage erreichte, ob ich die Sprecherfunktion übernehmen will, habe ich gerne Ja gesagt, denn ich habe in Dänemark die dänische Seite kennengelernt, habe natürlich auch ein bisschen die Presse verfolgt und höre jetzt, bin froh, dass ich jetzt die Chance habe, hier mal ganz genau zuzuhören und habe auch ganz genau zugehört, was der Ministerpräsident zu den Aufgaben dieses Forums gesagt hat, nämlich, dass es einen Meinungs- und Informationsaustausch zu allen Aspekten des Bauvorhabens und seiner Hinterlandanbindung geben soll. Dennoch bezeichnen ihn die Gegner vom Aktionsbündnis und der Allianz gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung als Kröte, die schwer zu schlucken sei. Damit verbunden eben auch die Ansage, es ging in dem Dialogforum nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Für den Sprecher des Aktionsbündnisses und des Naturschutzbundes Schleswig-Holstein, Malte Siegert, alles indiskutabel. Das hat mit Dialog nicht viel zu tun. Also man hätte sozusagen Bürgerbeteiligung vorher machen müssen. Man hätte das vor der Entscheidung im Bundestag machen müssen. Alles das, was jetzt passiert, ist im Großen und Ganzen Kosmetik. Und man versucht hier sozusagen den Menschen eine Beruhigungspille zu geben. Deshalb stehe auch noch in den Sternen, ob sich die in Bündnissen organisierten betroffenen Bürger überhaupt an dem Dialogforum mit Vertretern der Bahn, des Straßenbauamtes, der dänischen Planungsbehörde, des Wirtschaftsverbandes IHK und Kommunalpolitikern der betroffenen Hansebelt-Region an einen Tisch setzen werden. Denn die verantwortlichen Landes- und Bundespolitiker sind sich einig, das rund 7 Milliarden Euro teure Projekt steht als Ganzes nicht in Frage. Daran lässt auch Bundesverkehrsminister Ramsauer auf Fehmarn vor hunderten Betroffenen keinen Zweifel. Es stimmt schlicht und einfach auch nicht, dass es sich hier nur um einen politischen Wunsch handeln würde. Nein, diese Phase ist längst vorbei. Es gibt keine höherwertige politische und rechtliche und völkerrechtliche bindende Form als ein Staatsvertrag, der durch Ratifizierungsgesetze in beiden betroffenen nationalen Parlamenten ratifiziert worden ist. Mehr geht schlicht und einfach nicht. Und in dieser Kontinuität, meine Damen und Herren, und Verpflichtung stehe ich. Mehr als 5,5 Milliarden Euro bezahlt der dänische Staat für den Tunnel. Den deutschen Steuerzahler treffen nur die Kosten für die Hinterlandanbindung, also Ausbau der Bahntrasse und Straße zwischen Hamburg und Puttgarden. Das sind nach Berechnungen der Bundesregierung bisher 800 Millionen Euro. Der Bundesrechnungshof geht von ungefähr 1,6 Milliarden Euro, also dem Doppelten, aus. Und die Gegner rechnen mit Belastungen des Staatshaushaltes von 2 Milliarden Euro. Und das wäre viel zu viel, findet Carsten Redderberg. Ganz und gar bin ich auch wütend. So eine Maßnahme ist immer ein ganz vehementer Einschnitt in die Eigentumsrechte. Und nun ist es natürlich so, dass man als Grundeigentümer dort immer auch das Allgemeinwohl mit in Anführungsstrichen aushalten muss und solche Einschnitte tolerieren muss, wenn es denn wirklich einem Allgemeinwohl auch dient. Und das stelle ich hier bei diesem Projekt eben ganz vehement in Frage. Besonders die Dänen wollen von dem Bau profitieren. Ihre Exportunternehmen rücken durch eine feste Fehmarn-Belt-Querung stärker in das europäische Zentrum. In Schleswig-Holstein sollen durch neue Gewerbegebiete entlang der Trasse Arbeitsplätze entstehen. Verkehrsminister Ramsauer ist von der Wirtschaftlichkeit des Infrastrukturprojektes überzeugt. Es ist eines der besten Kosten-Nutzen-Verhältnisse, die wir bei Bedarfsplanprojekten bei der Schiene haben, mit 6,7. Es geht also um die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes, eine Parallele zu dem Stuttgarter Bahnhof, dessen Nutzen im Verhältnis zu den Kosten aus Sicht der Gegner zu niedrig und aus Sicht der Befürworter hoch genug ist. Dennoch betonen gerade die Landespolitiker in Schleswig-Holstein, eine Parallele zwischen Stuttgart 21 und der festen Fehmarn-Belt-Querung gebe es nicht, so Wirtschaftsminister De Jager. Nein, ich halte Stuttgart 21 für überhaupt nicht vergleichbar. Wir haben uns eher bezogen auf eine erfolgreiche Anwendung eines solchen Dialogforums in Frankfurt am Flughafen für den weiteren Stadtbahnbau. Und das ist eher das Best-Practice-Beispiel, an das wir uns halten. Der Vergleich zwischen Stuttgart 21 und Fehmarn-Belt-Hinke, sagt auch der Landrat des betroffenen Kreises Ostholstein, Reinhard Sager. Also erstmal ist es ja so, dass das Projekt mit Stuttgart 21 nicht zu vergleichen ist, weil die dänische Seite, das Königreich Dänemark, ganz alleine Planung, Bau und Betrieb der festen Fehmarn-Belt-Querung übernimmt und das Projekt auf einen Staatsvertrag mit Deutschland basiert. Was man diskutieren muss, ist die Frage der Hinterlandanbindung. Und da sind Informationen wichtig, Transparenz wichtig. Und da finde ich, dass sowohl das dänische beauftragte Unternehmen Fehmarn AS als auch die Landesregierung auf einem guten Weg ist, mit vielen Informationsveranstaltungen in der Fläche, auch mit Einbindung der Gegner in diese Informationsveranstaltung, ganz anders davor ist als in Stuttgart. Bürgerbeteiligung ist gut, findet auch Frauke Redderberg. Doch sie wird den Eindruck nicht los, dass sowohl beim Stuttgarter Bahnprojekt als auch bei dieser Tunnellösung das Dialogangebot der Regierung reine Show sei. Ich glaube, dass man versuchen will, den Druck zu nehmen, den die Bürgerwut möglicherweise erzeugen könnte, und versucht mit so einem Schlagwort Dialogforum erstmal Beruhigung unters Volk zu bringen, dass sie dieses Wortdialogforum einfach nur in den Medien für sich nutzen. Unterstützung bekommt die 56-jährige Tourismusunternehmerin und Landwirtin von der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn, deren Wahlkreis von dem Projekt betroffen ist. Als Mitglied des Bundesfinanzausschusses sieht sie das Mammutprojekt mit seinen ausufernden Kosten für die Hinterlandanbindung besonders kritisch. Grundsätzlich sei sie für ein Dialogforum, aber Staatsvertrag hin oder her, da müsste wie bei Stuttgart 21 auch das Ob zur Diskussion stehen. Die Gegner von Stuttgart 21, die hätten sich mit Herrn Geißler nie an einen Tisch gesetzt, wenn Herr Geißler nicht ausdrücklich bestätigt hätte, ja, er ist auch bereit, über das Ob zu diskutieren und nicht nur über das Wie. Und in Stuttgart waren das Raumordnungs- und das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und sogar ausgeklagt. Hier in Ostholstein ist das Raumordnungsverfahren noch nicht einmal eröffnet worden und das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich 2012 oder 2013 beginnen und bis 2015 gehen. Und hier sagt Herr de Jager, er ist bereit, sich mit den Leuten an einen Tisch zu setzen, aber nur will er über das Wie diskutieren und nicht über das Ob. Und so verspielt man Glaubwürdigkeit, weil das ist keine Transparenz und Offenheit. Das Projekt müsste als Ganzes in Frage gestellt werden dürfen. Schließlich gäbe es Ausstiegsklauseln im Staatsvertrag. Dazu stellt Bundesverkehrsminister Ramsauer klar. Dieser Artikel 22 ist definitiv keine Ausstiegsklausel, als die sie manchmal interpretiert wird, sondern sie fordert dazu auf, wenn wesentliche Grundlagen sich verändern, natürlich auch im Hinblick von Kosten, dass dann beide Seiten verpflichtet sind, auf gegenseitiges Verlangen über das Projekt und darüber zu sprechen, wie die Kosten eingefangen werden können. Ich bin selber Kostenrechner und Wirtschaftlichkeitsrechner. Ich habe mich davon überzeugt, dass wir ein Nutzen-Kosten-Verhältnis bei diesem Eisenbahnprojekt haben, was spitzenmäßig im bundesweiten Vergleich abschneidet. Von dem Projekt profitiert besonders die nicht touristisch orientierte Wirtschaft in der betroffenen Hansebelt-Region und auch die Firmen, die mit skandinavischen Unternehmen Handel treiben. Der Sprecher des Wirtschaftsverbandes Industrie- und Handelskammer Lübeck, Jan Ösren, ist davon überzeugt, es werde langfristig mehr Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein geben. Die Dänen bauen uns die feste Firma Beltquerung, das heißt, der Markt in Skandinavien rückt näher. Wir rücken mit den Metropolregionen Hamburg, dazu zählen wir auch Lübeck, und Kopenhagen enger zusammen. Hier entsteht ein neues wirtschaftliches Schwergewicht in Nordeuropa. Diese Chance wollen wir nutzen. Im Zuge des Baus der festen Firma Weltquerung wollen wir länderübergreifende Gewerbegebiete schaffen, damit die Unternehmen auch diesen Raum als interessanten Raum ansehen, in dem sie sich ansiedeln können und in dem sie auch ansiedeln werden, was letztlich zu mehr Wachstum entlang der A1-Achse beiträgt. Eine Ansicht, die der ADAC Schleswig-Holstein nicht unbedingt teilt. Ulrich Becker, stellvertretender Landesvorsitzender des größten Automobilclubs Deutschlands, der eher als wirtschaftsfreundlich gilt, zweifelt am Nutzen des Infrastrukturprojektes. Aus schleswig-holsteinischer Sicht sehe ich keine Vorteile. Wir werden eine Anbindung auf einer europäischen Zentralstraßenverbindung liefern und wir werden Durchgangsverkehre durch Schleswig-Holstein haben. Mehr wird für Schleswig-Holstein nicht rauskommen. Genau diese Zunahme des Transitverkehrs, verbunden mit einer Zunahme des Lärms, befürchtet eben auch Frauke Redderberg. Wenn hier gleich darauf ein Güterverkehrszug 800 Meter lang vorbeirattert, dann ist das hier der absolute Terror. Und ganz besonders nachts, denn wir wissen, es gibt den Nachtsprung. Zwischen 11 Uhr abends und 5 Uhr morgens wird der Hauptgüterverkehr auf den Trassen abgewickelt, weil dann weniger Personenverkehr anfällt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass alle 5 Minuten, 800 Meter lang, vielleicht 2 Minuten, dann so ein lärmendes Ungetüm an unseren Schlafzimmern vorbeifährt. Weitere Kritik kommt von den Umweltverbänden. Flora und Fauna in der Ostsee seien negativ betroffen, wenn der Tunnel gebaut wird, so der NABU. Die Kostenplanungen seien, so die Gegner, unvollständig. Die Kosten würden durch Lärmschutzmaßnahmen weiter explodieren. Ein weiteres Planungsproblem, ein Teil der Strecke, die Fehmarn-Sundbrücke zwischen dem Festland und der Ostseeinsel, ist überhaupt noch nicht beim Ausbau berücksichtigt und wäre dann ein Nadelöhr. Ein Ding der Unmöglichkeit, das nochmal für 250 Millionen Euro ausgebaut werden müsste. Alles Punkte, die vom 5. September an in dem Dialogforum zur Sprache gebracht werden können. Im Mittelpunkt steht aber der Streckenverlauf der Bahntrasse zwischen Hamburg und Fehmarn sowie die Lärmschutzmaßnahmen. Zu befürchteten Kostensteigerungen in puncto Bahntrasse sagt der Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Also Lärmschutzmaßnahmen sind ja im Programm geplant. Wir sind ja jetzt noch nicht ganz im Raumordnungsverfahren drin. Und da muss man erstmal gucken, wo sich die Trasse überhaupt befindet. Da sind natürlich beim Neubau immer und Ausbau der Lärmschutz mit drin. Und das ist auch mit eingerechnet. Dennoch, und da sind sich Gegner wie Frauke Redderberg und Befürworter wie Ostholsteins Landrat Sager einig, die bisherige Bahntrassenplanung ist problematisch. Der CDU-Landrat Sager will eine neue Bahnlinie, weit weg von den Gemeinden, die vom Ostseetourismus leben. Ich finde aber, der Bund sollte gleich eine Trasse planen, die auch die wenigsten Widerstände am Ende bei den betroffenen Menschen hervorruft. Wahrscheinlich ist die etwas teurere Trassenvariante am Ende die wertgünstigere. Mit der Folge, dass die Kosten für das Projekt eben weiter steigen. Und Frauke Redderberg wäre auch dann immer noch nicht für den Bau der festen Fehmarn-Belt-Querung, nur weil die Güterzüge dann nicht vor ihrer Haustür fahren. Wenn ich hier entlastet werde, es anderen so gehen wird, nämlich auf der Alternativtrasse, werden genau die gleichen lauten Züge fahren und andere Menschen treffen. Aber zunehmender Verkehr ist ja eine Konsequenz des Wirtschaftswachstums, sagen die dänischen Unternehmer. Dänischer Staat und Wirtschaft denken positiv über den Bau und der dänische Verkehrsminister Hans-Christian Schmidt ist froh über das geplante Dialogforum auf deutscher Seite. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, hier zu sein, weil ich höre ja auch, was die Menschen sagen. Und ich höre auch, sie kümmern sich, sie haben Probleme, sie verstehen es nicht. Und das ist okay. So, ich glaube, es ist nur natürlich, dass man wird sich etwas verändert, dann muss man auch diskutieren. Aber noch ist unklar, ob die Allianz gegen eine feste Fehmarn-Belt-Querung überhaupt am Dialogforum teilnimmt. Denn für die Gegner gibt es noch zu viele offene Fragen, so der Sprecher Siegert. Der gesamte Prozess ist ja nicht so gelaufen, wie er uns angekündigt wurde. Es wurde Transparenz angekündigt, es wurde Mitsprache angekündigt. Letztendlich ist es so gekommen, dass die Landesregierung einfach den Prozess letztendlich eingetütet hat und uns das sozusagen vorstellt und gesagt, mehr oder weniger friss oder stirb. Die Tagesordnung umfasst in dem ersten Teil eine Rede von Peter-Harry Carstensen. Damit sind wir nicht ganz einverstanden, weil wir denken, Grußwort wird es auch tun. Das muss nicht schon wieder politisch instrumentalisiert werden durch die Landesregierung. Also von daher denken wir, das soll ein abgekoppeltes Forum sein. Dann soll man das auch so handhaben. Erster Kritikpunkt. Zweiter Kritikpunkt. Von der Live-Übertragung im Internet ist in der Einladung schon keine Rede mehr. Und so geht's nun nicht. Und wir sind immer noch nicht sicher, ob wir sozusagen mit der Form so zufrieden sein können und ob wir teilnehmen. Sofort versichert die Landesregierung, Ministerpräsident Carstensen werde nur ein Grußwort halten. Die Veranstaltung werde über das Internet per Livestream ausgestrahlt. Und alles Weitere müsse das Forum dann autonom entscheiden. Der Moderator Christoph Jessen ist zuversichtlich, dass dieses Forum frei ist, welche Themen in welcher Reihenfolge es studieren soll und dass dann diese Überlegungen in das förmliche Verfahren eingebracht werden. Ich denke, das ist eine große Chance für uns alle, vor allen Dingen für die Betroffenen. Und ich denke, wir sollten versuchen, diese Chance zu nutzen. Tausende neue Arbeitsplätze, große Chancen für die Wirtschaft. Für Frauke Redderberg bleiben es unbewiesene Behauptungen, von denen sie sich nicht zum Dialogforum locken lassen will. Sie und ihr Mann hoffen, dass bis zum Start des Baus in 3 Jahren und danach noch irgendetwas Überraschendes passiert, das die geplante Fertigstellung im Jahre 2020 verhindert. Das ist ein Zug nach Kopenhagen. Wir sind also heute auch schon sehr gut an Kopenhagen angebunden. Mit schnellen Zügen, die hier in ganz moderater, leiser Form vorbeifahren. Mitten durch ihren Garten. Aber nicht störend. Es lässt sich aushalten. Frauke und Carsten Redderberg scheinen in der Frage wenig kompromissbereit. Für alle, die nach einer vertretbaren Lösung im Zuge des deutsch-dänischen Tunnelbauprojektes suchen, könnte das Dialogforum ein sinnvoller Weg sein.